Past, Present and Future, The Shangri-Las. Singen, nein, sangen, die etwa schnurstracks von dem, was ist, was kommt, oder doch vielmehr vom verlorenen Paradies, Our Paradise Lost. Oh ja, und schon erblühen dunkle Fantasien wie Erbsünden, die uns all die korrupten Taten unserer Vorfahren auferlegten in den Genen und mittels deprimierender Schutt halten, deren fragmentarische Natur uns zum hoffentlich und das zugehörige Nomenstab nicht zuletzt, sondern bereits zuvor anders wieder aufbauen nötigte. Und daher gern ein kurzer Exkurs gegen Geschichte. Waren die Methoden, mit denen sich wenige Menschen auf Kosten vieler bereicherten, nach geltendem Recht nicht zutiefst widerlich? Und dennoch mit wenigen marginal nachhaltigen Ausnahmen nie eine komplette Tabula rasa. Okay, okay, die Kirche wurde mal ein wenig beschnitten und vergessen wir nicht unsere französische Revolution. Ausbeuten lassen wir uns allerdings weiter. Nicht lediglich via die Nachfahren der damaligen Reichen, leider nämlich ebenso durch die aktuelle Oppressionselite. Und statt sie zu köpfen, küssen wir dumm glaubend, ihre Scheiße müsse sicher Gold wert etablieren, den überfetten, stinkenden Arsch. Aus absurder Angst, das Unmögliche zu verwirklichen und noch tiefer zu sinken. Daher vielleicht lieber in der Gosse verhungern, als solche Kacke zu ertragen und zu fressen.